Und, Andreas, ich muss mal eben dich unterbrechen. Ja. Ich kriege hier eine Nachricht, aus der ich nicht ganz schlau werde. Hier steht, wir haben Tonstörungen im Fernsehen. Stimmt das? Hört man uns im Fernsehen nicht? Frage in die Regie. Also ich höre, dass man im Fernsehen auch noch einen Ton von irgendeinem Spielfilm hört und manche haben kein Bild. Ich bitte, das zu entschuldigen. Jetzt sind hier 1000 aktive Geister hier zugange, um das irgendwie zu regeln. Also als Hinweis jetzt für die Leute, die diese Störung an ihren Geräten wahrnehmen. Wir machen einfach weiter, Andreas. Du bist noch da, ne? Jetzt habe ich die Antwort nicht mehr gerade ganz mitbekommen. Ich hatte dich gefragt, ob du nicht Angst hast, dass deine Freundin dann irgendwann reinkommt. Ja, doch, die Angst habe ich natürlich auch. Ja. Klar, ja. Sprichst du mit ihr darüber, dass nein, du... Nein, bloß nicht, nein. Nein, ich meine überhaupt generell, ist das ein Tabuthema, Onanie zwischen euch? Nein, also wir haben da schon mal drüber gesprochen, weil ich auch früher, bevor ich sie hatte, auch Selbstbefriedigung ganz klar gemacht habe und sie also auch, ja. Und während der Zeit, als es bei euch richtig gut lief, hast du da auch Spaß mit dir selbst gehabt? Wenn sie dann mal im Urlaub war oder so, ich den nicht gesehen habe. Also sonst war ich eigentlich sehr ausgefüllt. Nochmal eine Frage zu den Filmen. Ist das bei dir so, dass dich diese verschlüsselten Filme sogar noch mehr antören, als wenn du dir eine Kassette mit einem Porno reinpfeifen würdest? Auf jeden Fall. Weil es ist nicht so platt irgendwie, weißt du? Man muss sich mehr vorstellen. Manchmal kommt es auch sogar vor, dass ich also mir meine Freundin in diesen Film vorstelle, weil vielleicht habe ich manchmal den Eindruck, dass ich bei unserem Sex so dieses Liebesgeflüster und so ein bisschen vermisse. Und dann stelle ich mir meine Freundin halt so in diesem Film vor, dass sie halt mir diese Sache ins Ohr säuselt. Ja, also ist das schon, dass du deine Freundin sogar in deine Onanie-Fantasie mit einbeziehst? Ja. Das ist ja nur auch eine tolle Sache, ne? Das macht ist ganz gut, ja. Ja. Ja, also ich bin sicher, dass heute Abend sprunghaft die Einschaltquoten bei Premiere ansteigen, wenn die das vielleicht nicht. Ich hoffe nicht, sonst halte ich eigentlich nämlich nicht so viel von dem Sender, aber. Ja. Andreas, danke für den Anruf. War es heute Abend schon soweit? Nein, bis jetzt ist noch keiner gekommen. Ich habe eben schon mal geguckt, da war noch so ein beschissener Actionfilm und da hat man noch nicht, da war mehr Geballer als gespürt. Aber könnte ja vielleicht heute Nacht noch passieren. Könnte vielleicht passieren. Wenn es denn passiert, viel Spaß. Dankeschön. Tschüss. Bis dann, Donald. Ciao. Dagmar, 40 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dovian. Hi. Hast du auch irgendeine... Die Verbindung ist recht schlecht. Ich höre dich unheimlich leise. Das wird alles ganz viel besser gleich. Leg mal los, ja? Ja, ich werde in einer Woche 40 Jahre. Dagmar, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen. Ich krieg nochmal hier einen Hinweis, dass jetzt alle Leute irgendwie richtig uns empfangen können. Also für die, die uns gerade nicht empfangen haben oder gestört empfangen haben. Ich begrüße euch nochmal ganz recht herzlich und sage, das Thema heute Nacht hier im Talkradio heißt Selbstbefriedigung. Ich habe gerade schon so ein paar Fragen formuliert, die ich euch jetzt auch nochmal stellen möchte. Wie ihr das gerne macht, wo ihr das gerne macht, wann ihr es gerne macht. Seid ihr schon mal erwischt worden? Habt ihr vielleicht auch Probleme damit, dass man, das hatten ja viele Leute früher oder es wird leider Gottes heute einigen Leuten immer noch eingeimpft, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss dabei. Ist das bei euch so? Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten, 01309211. Jetzt aber zu Dagmar. Dagmar ist nämlich jetzt am Telefon. Hi. Hi. Jetzt nochmal richtig los. Nee, ich will zu der ganzen Sache nur eins sagen. Erstmal, keiner muss sich schämen, wenn er das tut. Nein. Und das tun viele, die schämen sich. Immer noch, ich war ne? genauso ein Mensch. Ich war genauso. Also pass auf, ich bin jetzt verheiratet seit zig Jahren und ich habe 5 Kinder. Und unsere Ehe ist auch so ein bisschen müde geworden durch die ganzen Kinder. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Weil es war Stress immer nur, es war der Alltag. Und dann ist man abends müde zu Bett und dann hat ja man noch Nachtdienst gehabt und das war alles so recht stressig. Ja. Und dann hat er unter eine Woche, dass er arbeiten gehen musste, dann hat er 3 Tage frei gehabt und dann war ich wieder schwanger und das kam dann alles so eins zum anderen. Nur ich fühlte mich irgendwann einsam im Bett neben ihm. Ich habe es dann einfach bei mir selber angefangen. Er ist wach geworden, guckte rüber so auf meine Hälfte vom Bett und war total heiß darauf. Er machte einfach mit. Aha. Wir haben uns so an der Hand gehalten dann und er merkte dann, ich möchte gerne, er wollte auch, aber um das gemeinsam zu machen, ich war einfach zu müde. Hast du das vielleicht sogar mit der Absicht gemacht, um ihn so ein bisschen anzutörnen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht, nein. Das war nur halt, dass ich meine Befriedigung habe irgendwo. Und dann habe ich so bei mir angefangen, das so zu machen, wie ich es als junges Mädchen gewohnt war halt. Nämlich? Nein, nein, nein. Das war halt so, ich wollte meine Befriedigung haben. Und er wurde darüber wach. Und das fand er so spannend. Und dann sagte er auch, das habe ich bei dir noch nie gesehen. Da habe ich dann gesagt, ich habe es immer heimlich gemacht, wenn er nicht da war. Und dann sagte er zu mir, warum machst du das denn heimlich? Dann lass uns doch gemeinsam machen. Und das ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Ist denn das so, vielleicht, dass das eurem Sexualleben auch nochmal so richtig neuen Auftritt gegeben hat? Total den Kick hat das gegeben. Ich sag's dir ganz ehrlich. Das war total der Kick. Er war vor einiger Zeit auf einem Lehrgang für eine Woche. Und hatten wir ihn abgemacht. Er hat da im Hotel gelebt, ne? Hat alles die Firma gezahlt und so. Ja. Und da hatte ich dann abgemacht, ich rufe ihn dann abends zu einer gewissen Uhrzeit an. Mhm. So, und dann war die Woche dann vorbei und dann, wir haben auch so Telefontext gemacht mittlerweile. Und dann kam er hinterher nach seiner Woche wieder und sagte in der Maus, ich zeig dir jetzt was und hat mir eine Rechnung davor gelegt von 300 Mark. Hey, toller Sex. Und dann hat er gesagt, ey, ich hab doch nur angerufen. Und sagte er, du hast gar nicht registriert, wie oft ich bei dir angerufen habe. Nee, das war total der Kick. Wie ist das denn dann, wenn ihr dieses so als, ist das so eine Art Vorspiel für euch beide, dass ihr gegenseitig, oder dass ihr... Nein, das kann man nicht sagen. Wir sind beide berufstätig. Mhm. Also er ist nur im Nachtdienst. Mhm. Pass mal auf, wenn er morgens nach Hause kommt um 8:30, dann bin ich gerade auf dem Weg zur Schule mit meinem kleinen Jungen, den ich hinbringen muss. Ja. Und dann, wenn ich dann wieder nach Hause komme, legt er sich gerade hin. Mhm. Dann um 4:50 nachmittags muss ich gehen zur Arbeit und komme um 7:00 wieder. Aber um 7:20 abends geht er schon wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen unser Spiel, so mit der Uhrzeit irgendwo. Mhm. Wir machen den Sex überall, in der gesamten Wohnung. Und wenn er seine freien Tage hat, dann bleibt hier nichts aus. Ist das denn so, Dagmar, dass er auch in deiner Anwesenheit onaniert und dich das auch antörnt? Das haben wir noch nie gemacht. Das, nee, das ist so, ja klar, in meiner Anwesenheit, wir machen das nebeneinander auch im Ehebett. Aha. Oder auch wenn wir hier jetzt gemeinsam sitzen würden, im Wohnzimmer oder so. Wenn er Lust drauf hat, dann, er sagt dann zu mir, er guckt mich da an, sagt dann, Maus, hast du Lust? Und dann, wenn ich dann sage, nee, habe ich nicht im Moment, oder, oh, ich bin total geschafft, ich schlafe mitunter auch abends beim Fernsehen ein, so ist das nicht. Aber explizit hat er es noch nicht so richtig vor deinen Augen gemacht. Doch, das macht er auch. Ja, aber du sagtest nein. Nee, nein, ich meinte jetzt so, dass er jetzt so direkt das darauf anlegt, jetzt vor meinen Augen irgendwie zu machen. Also, nee, das geht dann immer voran, dieses Spiel, hast du Lust auf mich? Ja. Und wenn ich dann sage, nee, ich muss das also, nicht. Also, das ist ja schon interessant, dass eine Ehe, wo auch 5 Kinder raus entstanden sind, durch diese Selbstbefriedigungsgeschichte nochmal so einen richtigen neuen Drive bekommen hat. Ja, total den Drive bekommen. Interessant. Vielleicht auch ein guter Tipp für andere Leute, die in ähnlicher Weise betroffen sind wie ihr das. Ja, das ist ganz eine spannende Sache irgendwo, weil ich habe erst Hemmungen gehabt, tierische Hemmungen. Mhm. Weil ich habe das immer heimlich gemacht. Dagmar, euch beiden viel Spaß auch. Weiterhin. Ja, werden wir auch weiterhin haben, Domian. Na prima, tschüss. Tschüss. Alex, 20 Jahre. Ja, hi, Domian. Hi. Ich kann es ja gar nicht glauben, dass ich jetzt endlich mal durchgekommen bin und so. Wir sind ja richtig live miteinander zugange. Ja, ausgerechnet dann auch noch zu so einem Thema. Ist doch schön, ne, oder? Ja, Selbstbefriedigung ist eine gute Sache und es hat mal jemand so den Satz gesagt, Masturbation saved my life. Ja. Und so kann man das praktisch bei mir auch sagen, weil ich habe das Problem, ich bin halt jetzt 20 schon, bin auch noch schwul, hatte noch kein Coming Out und habe natürlich auch Probleme, einen Freund zu finden, weil ich das Coming Out vor mir herschiebe irgendwie so. Und ja, ein bisschen Coming Out ist ja schon da, wenn du es hier in aller Öffentlichkeit sagst, ne? Ja, sicher, aber ich denke mal, ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass so viele jetzt zugucken, die mich dann erkennen werden. Ja. Und na, mein zweites Problem, aber eigentlich das gravierendere Problem ist, ich leide an einer Penisverkrümmung. Mhm. Und ja, da wäre ein kleiner Eingriff nötig, um das zu beheben. Und den schiebe ich eigentlich noch viel mehr als dieses Coming Out vor mir heraus. Beeinträchtigt das denn auch die Lust mit dir selbst? Nein, die Lust überhaupt nicht. Aber es ist mir insofern einfach nur peinlich, dass ich halt irgendwie sexuellen Kontakt bisher vermieden habe oder an der entscheidenden Stelle halt irgendwie gebremst habe. Wie krumm ist er denn? Beschreib mal, wie viel Grad ist er gebogen? Ich gehe mal so von 30 Grad oder so werden das sein. Also es ist nicht wahnsinnig gravierend, aber es ist irgendwie unschön. Das ist nicht so sehr viel, 30 Grad. Ja, aber es reicht, um ein Problem zu haben. Ja. Warst du mal bei einem Urologen? Ich war mal bei einem Urologen vor Jahren wegen einer Beschneidung. Mhm. Und das konnte man aber nicht feststellen. Also ich meine, ich habe das wohl seit Geburt, aber das ist eigentlich nur im versteiften Zustand festzustellen. Ja, ja, na klar, sicher, ja. Aber das ist eigentlich jetzt auch nicht das Thema. Ja. Ne, das Thema ist Onanie und Selbstbefriedigung. Ja, okay. Bist du denn einer, der das wirklich genießt und mit Leib und Seele dabei ist, wenn das denn macht? Ja, würde ich schon so sagen. Das ist so. Also ich meine, es ist oft halt ein bisschen der Frust verbunden irgendwie, also wenn man 20 ist und irgendwie, wie gesagt, alles so ein bisschen vor sich herschiebt und ein bisschen der Schiss hat, das Leben geht an einem vorbei. Also im Prinzip bist du ein Not-Selbstbefriediger, weil etwas anderes sich noch nicht, überhaupt nicht ergeben hat. Ja, ich denke mal, also viele, die auch eine intakte Beziehung haben, auch Heteros und so, zumindest Männer und so, die sind einfach irgendwie triebhafter oder so, die brauchen das wahrscheinlich öfter. Also ich meine, viele sind vielleicht so sexuell ausgefüllt, dass sie jeden Tag irgendwie mit der Partnerin oder dem Partner Sex haben, dann brauchen sie es vielleicht nicht, aber sie wird es jetzt nicht nur so als Not bezeichnen irgendwie. Aber es wäre schon so, wenn du mit deinem Penis mehr einverstanden wärst und er dir besser gefallen würde, dass du einen größeren Mumm und Mut hättest, halt auch an andere an Männer ranzugehen. Denke ich schon, ja. Kannst du dich an dein erstes Mal erinnern, wann du es gemacht hast? Wie, an welches erste Mal? Das erste Mal gewichst hast. Ach so, ich würde mal sagen, das ist Ewigkeiten her. Also das war schon, würde ich schon sagen, als Kleinkind hat man gemerkt, irgendwie, da tut sich was. Also das macht Spaß irgendwie rumzuspielen und ja, irgendwie so. Als Kleinkind schon. Doch, ja, wirklich. Ja. Also ich weiß nicht, wie das anderen Jungs so geht, aber bei mir war das wirklich schon so. Und also ich habe es mit 12 Jahren zum ersten Mal gemacht. Also bei mir war es schon wirklich vor der Pubertät, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ja. Alex, ich denke, dass du dringend zum Urologen gehen solltest. Ja, das denke ich. Also wirklich. Natürlich. Und das mal ganz ausführlich beschreiben solltest. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie du es selbst empfindest. Und auf jeden Fall ein Gespräch ist sicherlich richtig und vonnöten. Ja, alles klar, doch. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Lena ist 32 Jahre und jetzt am Telefon. Ja, hallo Domian. Hallo Lena. Also ich kann mich noch sehr gut an mein erstes Mal erinnern. Nämlich? Ich war 11 Jahre alt und habe gerade meine Schularbeiten gemacht. Aha. War alleine in meinem Zimmer und habe mich gelangweilt. Und habe dann, das Wetter war schön, ich hatte nur ein Kleidchen an, ein Höschen. Mhm. Ich habe halt angefangen zu spielen, mich zu streicheln. Mhm. Und dann wurde es halt immer besser, wärmer und wohliger. Mhm. Und als ich dann plötzlich einen Orgasmus bekam, dann war ich völlig von der Rolle. Wusstest du denn vorher darüber, dass es sowas gibt, wenn man das nur lang genug bearbeitet, alles? Nein, ich wusste überhaupt nichts. Ich war ja überhaupt nicht aufgeklärt. Mhm. Ich bin ja total streng und katholisch erzogen. Mhm. Und meine Eltern, die waren ja da ganz schlimm. Also es war ganz zufällig, ist es passiert? Ganz zufällig. Und genau. Wie hast du dann dieses Gefühl wahrgenommen, empfunden? Ach, wie habe ich das wahrgenommen? Ja, es war total wohlig und warm und schön. Und weil es so schön war, habe ich es dann wieder öfter gemacht. Sehr klar. Also ich werde es nicht vergessen, es war natürlich in der Badewanne bei mir. Und ich war vollkommen von den Socken, dass ich mir selbst ein solches Gefühl beibringen kann. Mhm, genau. Ich dachte, du reißt jetzt die Welt aus den Fugen und fand es auch schön, die Vorstellung, dass ich das jetzt immer machen kann. Ich hatte damals auch kein schlechtes Gewissen oder so etwas. Wie war das bei dir? Damals hatte ich auch noch keins, aber meine Mutter hat mich kurze Zeit darauf dabei erwischt. Mhm. Wie war die Situation? Ja, das war schlimm. Wie war das? Wie kam es dazu? Ja, es war Sommer, ich war nicht zugedeckt. Ich war halt so in meinem Zimmer auf meiner Couch und sie kam rein. Ich habe nicht mehr dran gedacht, dass ich abschließen könnte. Und das war halt dann ganz schlimm. Sie hat mir links und rechts eine gescheuert. Warst du da auch so 11, 12 in dem Alter? Ja. Und die haben mich halt sofort ausgeschimpft. Was hat sie gesagt? Ja, ich sollte mich verschämen, das macht man doch nicht. Mhm. Und es wäre doch verboten und ja. Und nach diesem Erlebnis, wie bist du dann mit der Onanie, mit der Selbstbefriedigung umgegangen, so für dich? Ja, momentan war ich total zerstört. Und habe das eigentlich bis vor kurzer Zeit mit mir rumgetragen. Ach. Ja. Wie, du hast danach das dann nicht mehr gemacht? Nur noch heimlich. Ganz, ganz heimlich. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank vor 5 Jahren einen ganz netten Mann kennengelernt, der sehr viel Verständnis, Geduld aufgebracht hat für mich und viel mit mir darüber geredet hat. Und ich kann mich jetzt seit kurzer Zeit aber erst in seinem Beisein ohne Hemmungen selbst befriedigen. Mhm. Ich bin überglücklich darüber, dass ich mich befreit habe von dieser blöden Scham. Ja, also hat da die Mutter einen sehr tiefen negativen Eindruck bei dir hinterlassen. Mhm. Wenn du es denn dann heimlich gemacht hast, sehr heimlich, war das dann schon verbunden mit einem schlechten Gewissen, mit einem sehr unguten Gefühl, dass du gedacht hast, oh, ich mache was Unrechtes? Ja, irgendwie schon. Mhm. Ich war überhaupt sehr verklemmt. Mhm. Ich habe erst mit 27 das erste Mal mit einem Mann geschlafen. Hattest du denn damals eine Freundin oder vielleicht später auch, mit der du dann mal über solche Dinge ganz offen gesprochen hast? Nein. Niemand? Mhm. Niemand? Auch keine Bravo gelesen? Ja, schon. Aber das half auch nicht viel? Mhm. Nee. auf jeden Fall, das ist, aus dem Tief bist du jetzt raus. Ja. Mit viel Mühe. Du hast einen tollen Freund. Und ja, da ich habe mich durchgerungen, Gott sei Dank. Mhm. Und ich bin wirklich wahnsinnig glücklich darüber. Denn es ist wirklich total aufregend. Erregt dich das besonders vielleicht sogar, wenn dein Freund dir dabei zuschaut? Ja, und ja, abwechselnd auch, ne? Also er macht das dann auch in deinem Beisein? Ja, aha. Und das ist halt manchmal so ganz ohne Stress, aha, weil man sich ja ganz so auf die eigene Erregung konzentrieren kann. Geht das denn dann hinterher über in eine gemeinsame Sexualität, oder? Mhm. Das geht auch? Oder, ja, oder ist es auch schon mal so, dass man bis zum Ende dann für sich selbst das macht und der andere guckt einfach nur zu? Manchmal, aber meistens ist es das Vorspiel. Mhm. Hast du Kinder? Nein. Nee. Hast du dir irgendwas vorgelegt? Und wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, hast du dir vorgenommen, wie du deine Kinder, wenn du mal welche haben solltest, erziehen wirst, in diesem, was diesen Bereich der Sexualität angeht? Ja, bestimmt ganz anders, als meine Mutter das gemacht hat. Mhm. Ganz bestimmt. Also freier und offener. Mhm. Ja. Hast du irgendwann mal mit deiner Mutter noch mal darüber geredet? Nein, sie ist dann sehr früh verstorben, ach so, leider. Mhm. Ja. Beide Eltern. Ja. Ich danke dir sehr, dass du angerufen hast, Lena. Ja, bitte. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Björn, 23. Du mehr? Ja, Björn. Ah, hi. Ja. Ja, super. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, also... Zum Thema. Hallo? Ja, zum Thema. Ja, Selbstbefriedigung. Ja, genau. Und zwar, ja, also ich befriedige mich selber in der Badewanne. Immer in der Badewanne? Immer in der Badewanne. Ist das nicht langweilig auf Dauer? Nein, also, ja, ist noch nicht so lange, ein halbes Jahr erst oder so. So mit dem Duschkopf. Mit dem Duschkopf? Mit dem Duschkopf, also du, genau. Du brauchst völlig, und du hältst die Brause drüber. Und ich halte die Brause drüber, drehst, ja. Drehst richtig auf, damit der Strahl auch schön stark ist. Ja, richtig. Und dann passiert das. Wie lange braucht der Strahl, bis es dann soweit ist? Ja, so am Anfang so 2-3 Minuten. Mhm. Aber mittlerweile, da ist schon ein bisschen mehr dazu gekommen. Ja. Aber ich vermute mal, ich weiß nicht genau. Vielleicht bin ich schwul, keine Ahnung. Wie, was hat das damit zu tun? Ja, also, ich war mal mit einem Bekannten im Sexshop gewesen, ja, und hab da so Vibratoren begutachtet, das sag ich jetzt mal. Was hast du ja, Vibrator? Ja, Vibratoren. Gekauft, oder was? Nein, einfach nur angeguckt. Angeguckt, da waren auch welche für Männer dabei gewesen. Mhm. Und da hab ich mir gedacht, da kann doch gar nicht angehen. Naja, und ja, irgendwann hab ich das immer selber ausprobiert. Also jetzt nicht mit einem Vibrator, sondern hast eine Badewanne mit einem Stiel von einer, ja, von einer Bürste, so eine Rundbürste. Ja. Ja, und seitdem mache ich es noch damit. Ja. Also, ja, aber du beschäftigst dich dann ausschließlich mit deinem Penis, oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, also, ja, das schon. Ich führe den Stiel ein und dann der Rest läuft mit der Dusche ab. So. Ja. Ich verstehe dann aber jetzt nicht den Zusammenhang, dass du sagst, dass du deshalb denkst, dass du schwul bist. Ja, also ich denke, in letzter Zeit ziemlich oft an Männer, so. Ach so. Dabei. Deswegen. Ah ja, gut, das ist ja noch ein anderes Thema. Ja, okay, aber trotzdem, also es beschränkt sich trotzdem bloß auf die Selbstbefriedigung momentan. Ja. Es gab auch Zeiten vor der Badewanne. Ne? Ja, schon, also mit 12, glaube ich, zum ersten Mal oder 13, ja, weiß ich nicht genau. Aber das war ganz normal, mit der Hand so auf dem Bett. Und das war bis zur Badewanne ging das dann auch so? Auf dieser normalen Ebene. Ja, richtig, ganz, ja, genau. Ja. Also jetzt ist es die Badewanne und es sind die verwegenen Gedanken, dass da vielleicht irgendwas Schwules in dir ist. Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie schon. Aber du hast noch keinen Kontakt zu Männern gehabt, sexuell? Nein, überhaupt noch nicht. Mhm. Ich traue mich irgendwie nicht. Aber irgendwo wird es dich auch interessieren. Ja, schon. Irgendwie schon. Ja. Ja. Da solltest du vielleicht mal den Ort der Tat aus der Badewanne verlagern. Oder du solltest dir vielleicht mal einen Mann mit in die Badewanne nehmen. Um das mal auszuprobieren, wie das dann so ist und abgeht. Naja, das wird schwierig, glaube ich. Warum? Ja, sind die Hemmungen noch so groß. Naja, aber wenn man schon so ein Gefühl hat, irgendwie sollte man es vielleicht auch mal ausprobieren. Ja, ich weiß. Guter Tipp von mir. Ich spreche aus Erfahrung. Hm. Mein Lieber. Ja. Wie auch immer, viel Glück. Tschüss. Ja. Ciao. Okay. Danke, tschüss. Tschüss. Manuela, 24. Ja, hallo, Domian. Ja, Manuela. Und zwar habe ich eigentlich folgendes Problem. Also ich bin seit 3 Jahren verheiratet, mhm, habe 2 Kinder. Ja. Und also wenn man Kinder hat, ist ja eigentlich auch bekannt, dass es mit den Zeiten, wo man Sex haben kann, natürlich nicht mehr so rosig aussieht. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt eigentlich weniger Sex als früher. Mhm. Einfach durch die Zeitbegrenzung. Und jetzt habe ich halt folgendes Problem. Ich bemerke das eigentlich schon, dass mein Mann sich nebenbei noch selbst befriedigt. Wie bemerkst du das? Ich habe ihn dabei erwischt, also... Wie hast du ihn erwischt? Wo? Also das war, ich habe die Kinder abends zu Bett gebracht und ja, da ist er halt schon ins Bad gegangen. Mhm. Und hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich das so schnell schaffe mit den Kindern. Und als ich ins Bad gekommen bin, stand er unter der Dusche und hat sich halt gerade selbst befriedigt. Mhm. Mhm. Und ich habe halt eigentlich jetzt folgendes Problem, dass ich damit nicht zurechtkomme, dass er das macht und vor allen Dingen, dass er das heimlich macht. Mhm. Ja. Und das ist mir gegenüber auch irgendwie unfair, finde ich, weil er ist nicht so ehrlich und sagt zu mir, dass er das machen möchte oder sonst irgendwas. Er nutzt halt die Zeit für sich und ich habe überhaupt nicht die Chance, daran teilzuhaben oder ähnliches halt. Ne? Wie oft passiert denn überhaupt noch was zwischen euch beiden? Ja, also 2 bis 3 Mal die Woche. Naja, immerhin. Das kommt halt drauf an, wie man mit den Kindern zurechtkommt. Bloß der Sex verlegt sich halt hauptsächlich auf die Abendstunden, so wie es vielen Eltern gehen wird. Höre ich daraus, was du jetzt erzählt hast, dass du das selbst nicht machst für dich alleine? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Gar nicht? Als junges Mädchen habe ich das gemacht, aber seit ich verheiratet bin, nicht. Mhm. Als du deinen Mann da mehr oder weniger erwischt hast unter der Dusche, hast du irgendwas gesagt? Ich bin wieder rausgegangen und als er rauskam, habe ich ihn drauf angesprochen und da hat er gesagt, ja, das ist doch ganz normal, wenn du keine Zeit hast. Mhm. Bloß ich habe ja eigentlich gar nicht die Chance, weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern. Ist das für dich so eine Art, so ein ganz kleines bisschen so ein Gefühl, dass er dir fremd geht? So ein kleines bisschen untreu ist? Fremdgehen eigentlich nicht. Ich finde, dass er einfach zu wenig Verständnis aufbringt, dass wir jetzt 2 Kinder haben. Mhm. Also ich meine, wenn er sich da ein bisschen mehr beteiligen würde, hätte man natürlich auch wieder mehr Zeit für andere Sachen. Und dann glaube ich einfach, dass er das dann vielleicht gar nicht bräuchte. Mhm. Wäre es denn für dich kein Problem oder würdest du sagen, okay, es ist halt so, wenn er da ganz offen drüber sprechen würde? Das würde mir schon viel helfen, aber das denke ich auch, dass das viele Männer machen, die sprechen nämlich nicht gerne darüber. Mhm. Die machen das heimlich. Und wollen eigentlich darüber nicht mit der Frau sprechen. Ja, weil natürlich viele Partner das dann als Affront irgendwie auch auffassen, was ja überhaupt nicht der Fall sein muss. Ja. Also meine Meinung ist, gerade wenn man länger zusammen ist oder auch eine Ehe hat und eine ganze Kinder hat, auch in einen Alltag eingebunden ist, so wie du es auch gerade erzählt hast, ich finde das durchaus okay, wenn die Frau oder der Mann das machen. Was ich nicht so toll finde, ist, wenn das in so einer Heimlichkeit abläuft. Ich finde, dass so eine Sexualität parallel zu der Sexualität miteinander stattfinden kann. Ich finde, das muss sich gegenseitig gar nicht irgendwie das Wasser abgraben. Finde ich okay, wenn er das Bedürfnis hat, sollte man ihn auch lassen. Aber er sollte das dann halt auch, finde ich, offenlegen und darüber auch mit dir reden, wenn es denn Not tut. Mhm. Aber ich finde es nicht so gut, wenn du darauf hinarbeiten würdest, dass er das gar nicht mehr macht. Wenn ihm der Sinn danach steht, lass ihn doch. Solange euer Sexualleben in Ordnung ist. Darum geht es ja. Ja, das Problem ist aber, also wenn er das macht, ne, dann bin ich mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Dass ich zum Beispiel, also ich habe eigentlich dann wenig Zeit, ne? Er könnte sich dann zum Beispiel mehr um andere Sachen kümmern und dann wäre das auch kein Problem bei uns. Aber vielleicht sollte man auch auch wenn man so eng zusammenlebt, so eine kleine, ganz eigene Intimsphäre den Partner auch zubilligen. Mich würde das nicht stören. Also wirklich, wenn, solange natürlich vorausgesetzt, dass die gemeinsame Sexualität auch funktioniert oder vielleicht auf jeden Fall nicht darunter leidet. Ja, das ist halt wahrscheinlich bei uns der Fall. Ja. Das leidet dann natürlich schon drunter, weil wenn ich dann soweit bin mit allem und dann Zeit hätte, dann ist er natürlich fertig und geht schlafen zum Beispiel, ne? Dann mach du es doch auch mal. Zeig's ihm doch mal. Ja, wir haben ja gerade schon so einen Fall gehört, dass durch solche Spielereien auch wieder so frischer Wind in das Ehesexualleben kam. Vielleicht könnte das bei euch auch funktionieren. Könntest du dir das vorstellen? Könnte ich mir schon vorstellen. Bloß dazu müssen die Männer, würde ich sagen, erstmal ehrlicher werden, weil das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Mann habe, der es eigentlich nicht zugibt. Ich denke, dass das schon bei mehreren so ist. Ja. Und viele, die wollen halt da eigentlich überhaupt nicht drüber sprechen und die Frau möchte das gerne. Also es wäre schön, wenn dein Mann es mehr und öfters zugeben würde und vielleicht, wenn du es auch mal machen würdest und ihr euch dann zufälligerweise gemeinsam erwischen würdet dabei oder irgend sowas. Naja. Das wäre doch was. Danke für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Tschüss. Alexander, 21 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Ja, Alexander. Schön, dass du erstmal aus dem Urlaub wieder da bist. Finde ich ja sehr toll, die lange Zeit ohne dich. Ja, danke. Und zweitens, vorhin ganz zu kurz, ich sehe dich im Fernsehen. Du hast dieses T-Shirt da. Das frage ich mich die ganze Zeit, wofür? Wofür? Ja. Für euch alle. Ich habe es für euch angezogen. Ja, aber findest die Heilige Madonna. Nein, es ist irgendwie, es ist ein Spaß-T-Shirt. Nennen wir es ein Spaß-T-Shirt. Okay, okay. Ne? Also die Radiohörer, denen erkläre ich das mal, das ist ein T-Shirt, das sieht so aus wie eine, ja, wie eine Nonne, ne? Kann man so sagen, ne? Mit Rosen herum. Habe ich in so einem Hip-Hop-Laden gekauft. Ist okay, oder? Ist doch cool, oder? Ja, sieht gut aus, okay. Muss ich sagen. Also, Alexander. Ich habe mit dir zum Thema Orgasmus gesprochen, ne? Schon lange her. Oh, das weiß Thema ich nicht. Hattest. Und da hatte ich dir erzählt von einer Beziehung, die nicht gut gewesen ist. Und da hattest du mir geraten, aus Selbstbefriedigung weiter umzusteigen. Ja. Und dieses führe ich immer noch durch. Das führst du immer noch durch? Führe ich immer noch durch. Und ich sage, ich komme mir damit besser, also ich komme damit besser klar, als wie wenn ich jetzt mit einer Frau schlafe. Es gibt keine Beziehung im Moment. Nein, es gibt keine Beziehung. Ja. Es hat zwar eine gegeben. Mhm. Du hast mir zum Thema Orgasmus gesagt, ich sollte mir eine Frau suchen, die ich liebe und dann mir auch Zeit lassen. Mhm. Das waren deine Worte. Mhm. Und das ist auch gelaufen, aber, also da hatte ich eine, aber das war nicht so das Beste. Mhm. Seitdem habe ich meine eigene Sexualität und das finde ich doch schon etwas schöner so, weil ich dann... Also wenn du das vergleichst, mit einer Frau zu schlafen oder mit dir selbst den Sex zu haben, würdest du eindeutig sagen, du findest es mit dir alleine schöner, ja, und effektiver? Ja, weil ich spüre mich ja selber in dem Moment, weil mhm. man, also mit meinem eigenen Körper, ne? Mhm. Ich mache mir dann noch Fantasien, also so Fantasien, was mit Frauen mal gewesen ist, oder mhm. ich stelle mir irgendwas vor und dabei erlebe ich das doch irgendwie so ein bisschen von mir stärker so. Obwohl du es mit dir alleine schöner findest, denkst du aber währenddessen schon lange an einen an eine Partnerin, an Frauen. Ja, ja, also so an vergangene Sachen zurück. Mhm. Also das sind Dinge, die du schon erlebt hast, oder sind das reine Fantasien? Ja, die ich erlebt habe oder an irgendwelche Frauen, mhm. die ich kenne und die mir auch gefallen. Mhm. Und so, also das kann man sagen, wie als Bilder, als Pornbilder oder so. Ja, ja, klar. Du würdest dann auch sagen, dass der Orgasmus perfekter ist, als wenn du ihn mit einer Frau zusammen hast. Ja, also so viele Orgasmen mit Frauen hatte ich jetzt nicht. Mhm. Also deswegen mag ich da jetzt nicht so den Vergleich ziehen. Aber ich sag mal, für mich alleine ist das schöner. Mhm. Hast du so bestimmte Rituale, wie du das machst mit dir und wann du das machst? Ja, also meistens immer nachts. Mhm. Licht aus, mhm. und dann die Fantasie. Also Licht aus unter der Bettdecke? Nee, also nee. Bettdecke brauche ich darüber nicht, die stört. Ja, die stört. Aber du liegst schon auf dem Bett? Ja. Ja. Ziehst du dich ganz nackt aus oder nur so ein Stückchen Hose runter? Ganz nackt. Ganz nackt. Ja. Das gehört dazu, das machst du immer. Und danach, also ich denke, das ist auch eine gute Einschlafhilfe. Kann man so sehen, kann man so sagen, ja. Ja. Wie lange dauert das? Ist das der Quickie, der Selbstquickie, oder dauert es unter Umständen auch schon mal eine Stunde oder so? Nee, also 2-3 Minuten. Also. Ach, so kurz? Ja, also nicht groß lange Zeit dafür. Aha, ja. Sind das denn immer so dieselben Bilder, die da im Kopf bei dir abgehen, oder variierst du damit auch schon mal? Ich wechsle meine Frauen. Du wechselst deine Frauen? Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, grundsätzlich von meiner Ex-Freundin, mhm. dass ich dazu meine Fantasien habe, also... Ich muss sagen, bei mir ist im Moment eine andere Frau auch aktuell, mhm. mit der ich zwar noch keine sexuelle Beziehung hatte, ja. die ich nur als Freundschaft kenne. Aber diese Frau ist auch schon in diesem... Die beziehst du ein schon? In die den ist Fantasien. Schon mit einbezogen. Nimmst du dir auch schon mal ab und zu irgendwelche krasseren Vorlagen, also dass du dir, weiß ich, ein Pornoheftchen kaufst oder Softpornos im Fernsehen anschaust, das nicht? Nein, das passiert alles im Kopf. Im Kopf, diese Fantasie, das mhm. ist dieser Auslöser für mich. Ja. Und was anderes wollen ich da? Weil wenn ich mir jetzt irgendwelche Bücher kaufe oder Hefte oder was, gebe ich Geld aus. Und meine Fantasien, mhm. das ist was Erlebtes oder was man nie anders erleben mhm. kann. Mhm. Und diese Pornofilme, die es gibt, das ist für mich keine Realität, das ist einfach nur vorgespielt. Und ja. ich denke mal nicht, also es gibt zwar einige Leute, die davon scharf werden oder sich davon befriedigen, aber ich glaube nicht, dass das die Realität ist. Also den Sex mit sich selbst wirklich in Ehren, sage ich. Ja. Aber ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn es sich dahin entwickelt, dass man überhaupt gar keinen Spaß mehr hat, mit anderen was zu machen. Würdest du die, ich sage das, Gefahr bei dir sehen? Oder geht schon auch eine Tendenz dahin, dass du schon auch wieder mal gerne mit einer Frau möchtest? Ja, mit einer Frau also gerne auch schon, aber ich sag mal, solange sie sich nichts bietet, bleibt eben nur diese Lösung. Aber da ist ja einiges in deinem Umfeld, ne? Da kommt ja irgendwas an mich heran. Ja, aber das ist die Freundin von meinem Ex-Freund. Ach, du. Und ich weiß nicht, ob das so das Beste ist, also ich weiß es nicht. Das vertiefen wir jetzt mal nicht. Nee, das würde zu lange dauern. Alexander, die Nacht liegt noch vor dir. Ja. Ne? Und die 2-3 Minuten vielleicht auch noch. Ja, werde ich dran denken. Vielleicht nach der Sendung gleich, ne? Weiß ich noch nicht, der Abend ist noch lang. Mal gucken. Tschüss. Okay, tschüss. 1:35 Uhr, 4 Sekunden, eine kleine Pause. Hier ist 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen mit Domian, dem Talkradio, und unser Thema heute Nacht heißt Selbstbefriedigung, und ich frage euch, wie ihr es am liebsten macht, wo ihr es am liebsten macht, was ihr euch dabei denkt, ob ihr ein schlechtes Gewissen habt und wie das erste Mal verlaufen ist, ob ihr schon mal erwischt worden seid und so weiter. 01309211, die Telefonnummer und die Faxnummer 01301511522. Die Silvia hier bei mir in der Regie hat mich gerade auf Aufmerksam gemacht, dass der Alexander gesagt hat, er denkt dann an mich, wenn er das gleich macht. Ich habe das gar nicht so verstanden gerade. Vielleicht ist das auch gar nicht so zu verstehen. Christoph, 18 Jahre, hi. Ja, hallo Domian, hi. Ja. Ich möchte mich auch mit dir über das Thema Selbstbefriedigung unterhalten. Ich mich mit dir auch. Okay, also ich habe da mehr oder weniger ein Problem. Ich habe nämlich eigentlich immer ein schlechtes Gewissen, jetzt aber erst in letzter Zeit. Davor, währenddessen und danach. Ich habe eine feste Freundin. Aha. Und dieses schlechte Gewissen ist eigentlich seitdem da, seitdem ich weiß, wie sie belastet. Sie belastet das? Ja, weil meine Fantasien dann ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also A, weiß sie davon, dass du es machst? Ja. B, weiß sie sogar, an wen oder was du denkst währenddessen? Genau, richtig. Warum hast du ihr das Letztere erzählt? Weil ich ehrlich sein will, und wenn sie mich was fragt, dann sage ich es ihr. Das hat sie also genauso gefragt, detailliert? Ja, es ist jetzt schon ein bisschen her, weil wir sind jetzt schon 1,5 Jahre zusammen. Mhm. Und das weiß ich eigentlich jetzt schon länger, das ist irgendwie mal so aufgekommen. Ich weiß nicht, ich bin da immer ziemlich ehrlich eigentlich mit umgegangen. Mhm. Wann hat es denn bei dir angefangen? Gab es die erste Zeit der großen Verliebtheit, wo du überhaupt nicht Hand angelegt hast bei dir selbst? Doch, immer. Ja, von Anfang an? Von Anfang an. Mhm. Hast du von Anfang an auch noch an andere Frauen gedacht? Ja. Mhm. Hab ich. Und ich habe immer ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, das hatte ich damals nicht eben. Mhm. Und jetzt erst. Und ich weiß absolut nicht, was ich tun soll. Das ist echt ein Problem für mich. Denkst du denn, wenn du das machst, auch an deine Freundin? Ja, das auch. Ehrlich jetzt, zwischen uns beiden. Ganz ja, ehrlich. Wirklich. Ja? Mhm. Sehr ehrlich. Was überwiegt denn, die Gedanken an deine Freundin oder an andere Frauen? Das kann ich nicht sagen. Das ist gemischt. Mhm. Wie ist denn die Sexualität zwischen dir und deiner Freundin? Schon gut, doch. Also ja. Da würdest du sagen, das ist schon geil und das ist ausgelassen und macht ja, Spaß? Ja, ich trenne das halt ziemlich. Also mhm. Irgendwie Selbstbefriedigung und mit ihr jetzt. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass die Selbstbefriedigung dich irgendwie so ein bisschen abbremst, was deine Freundin angeht? Dass du dann deshalb gar keine große Lust mehr hast? Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Praktiziert deine Freundin das auch? Ja, das tut sie auch. Und wie empfindest du das, dass sie das dann für sich alleine auch macht? Ja, das stört mich nicht. Das stört dich überhaupt nicht? Nee, das stört mich überhaupt nicht. Bei ihr ist eher das Problem die Gedankengänge von mir. Nicht, dass ich es tue, sondern wenn ich jetzt jedes Mal an sie denken würde, dann wäre das gar kein Problem für sie. Aber meine Fantasie ist ihr Problem und sie sagt eben, wenn man mit jemandem zusammen ist, den man liebt, dann tut man sowas nicht und hat keine Fantasie mehr in einer anderen Richtung. Also Christoph, ich will dir sagen, ich finde das völlig in Ordnung, was du da machst. Und ich finde, dass du da überhaupt kein schlechtes Gewissen bei haben solltest. Ja. Und ich bin ja nur auch ein Verfechter, dass man immer alles so sagen soll und die Wahrheit auf den Tisch legen soll. Aber man kann es auch übertreiben. Mit der Wahrheit. Ja, also dass du ihr das nun noch genau gesagt hast, dass du da an irgendwelche Brüste von anderen Frauen denkst, war vielleicht nun gerade auch nicht das Schlauste. Wichtig ist, dass du deine Freundin liebst, dass ihr euch liebt. Wichtig ist, dass eure Sexualität gut funktioniert. Ja. Und wenn du dann nebenher auch noch deine Schmankerl im Kopf hast und die auch noch auslebst, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und ich finde das auch nicht schlimm und da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben. Das ist gut von dir, dass du die Meinung hast. Für mich ist es eben im Moment schwer abzuschätzen, was ist normal, was ist nicht normal, weil ich in der Hinsicht wenig Meinungen gehört habe, verstehst du? Und deswegen gab echt viel Streit zwischen uns. Wegen der Sache. Und ich konnte irgendwie nie abschätzen, wer jetzt da in der Hinsicht recht hat und wie weit ich mich überhaupt wehren kann. Also, guck mal, das läuft ja wirklich in einem ganz engen Rahmen. Du gehst ja deiner Freundin nicht wirklich fremd. Nein, habe ich auch nicht das Verlangen danach. Ja, genau, das ist ein wichtiger Satz. Für deine Freundin ist das auch ein ganz wichtiger Satz. Dieses Verlangen hast du überhaupt nicht. Du liebst deine Freundin und begehrst eigentlich deine Freundin. Ja, so ist es. Und dass man aber dann auch noch so ein bisschen andere Empfindungen in sich hat, finde ich völlig normal. Du guckst doch jetzt auch ganz ehrlich unter uns gesagt, auch auf der Straße jetzt bei den schönen Sommertagen auch mal anderen Mädels nach. Ja. Ja klar, ist doch normal. Ehrlich. Ja, es gibt aber wiederum auch, das ist manchmal für Frauen auch schwer verständlich. Es gibt dann, ich kenne das auch, dass Mädels dann sagen, wir tun das nicht. Manchen glaube ich es nicht, aber manchen glaube ich es auch. Die sind halt so ein bisschen anders gestrickt. Ja, meine Freundin eben auch, ja, so ungefähr. Ich bin nicht so. Ja, aber ich finde, dass man gegenseitig sich so einen Freiraum schon lassen sollte. Mhm. Und nochmal gesagt, denke, wenn du daran denken willst, denke auch mal an andere Mädels und rede dir bloß kein schlechtes Gewissen ein. Mhm. Und erzähle es ihr nicht mehr so ausführlich. Nein, das war vielleicht übertrieben. Ist denn das immer noch ein Thema? Bohrt sie da auch immer noch bei dir rum und fragt, jetzt denkst du immer noch an den oder die, an die Situation mit der Frau oder irgend sowas? Naja, es hat eigentlich ziemlich nachgelassen jetzt in letzter Zeit. Mhm. Also es war schon mal schlimmer. Also sie ist wirklich teilweise richtig ausgeflippt deswegen. Und ich wusste, wie gesagt, gar nicht, wie ich mich dann verhalten soll. Also momentan ist das eher ein Problem in dir, genau, als denn zwischen euch beiden. Richtig, genau. Mhm, ja. Ich kämpfe im Moment damit irgendwie. Man weiß im Moment nicht, was richtig ist, was nicht richtig ist. Ich könnte schwören, wenn du da anfangen würdest, dieses massiv zu unterdrücken, ne? Ja, habe ich eine Zeit lang gemacht. Schaffst du nicht. Ich habe es ein paar Wochen geschafft. Ja, aber irgendwann kommt es wieder hoch und dann ist die schlechte Gewissen umso größer. Genau, ich habe es ungefähr 3 Wochen oder so geschafft und ich habe es wirklich total für sie einfach getan. Ja, ich habe es versucht zu unterdrücken und auch wirklich nur noch probiert, an sie zu denken. Es hat wirklich 3 Wochen geklappt, aber dann... Es ging einfach nicht. An welche Frauen denkst du denn dann noch so? Willst du Namen hören oder was? Was? Nein, keine Namen. Nein, sind das Fantasiefrauen oder die du auch kennst, so aus dem Bekanntenkreis? Naja, gut, sagen wir mal, sind eher ja, Fantasiefrauen eigentlich nicht, kann man nicht sagen. Schon welche, die ich kenne jetzt vom Gesicht her, nicht unbedingt eine Freundin von mir oder so, der ist auch wieder nicht. Aber was weiß ich, von Zeitschriften oder keine Ahnung. Mhm. Aber du kaufst dir keine Zeitschriften als Vorlage. Nein, das eigentlich nicht. Könnte dir sowas passieren wie vorhin, was der Andreas, glaube ich, erzählt hat, sich verschlüsselt irgendwie solche Soft-Erotik-Filme anzugucken und sich dabei zu erregen? Ja, das schon. Das könnte auch passieren. Und da hättest du wahrscheinlich gleich wieder ein schlechtes Gewissen, ne? Ja, habe ich. Ja. Egal welche Art der Selbstbefriedigung, egal ob jetzt Gedanken, irgendeine Vorlage, Film. Keine Ahnung was, egal was. Also du hast nur ein gutes Gewissen, wenn du wirklich ausschließlich an deine Freundin gedacht hast. Genau, ja. So ist es. Also, nochmal gesagt, denk ruhig auch, lass dir den Freiraum und denk auch mal an andere Frauen. Okay. Du rufst aus Süddeutschland an, ne? Wie bitte? Du rufst aus Süddeutschland an. Ja, aus München, ja. Aus München. Aha. Ich mag so sehr diesen Dialekt. Aber ich hab den doch gar nicht. Doch, so ein bisschen hast du ihn doch. Ehrlich? Ja, nein, du, das ist nicht so richtig bayerisch, aber das ist das typisch Münchnerische. Ah. Finde ich sehr sympathisch. Danke. Finde ich auch sehr sympathisch. Alles gut. Dankeschön. Tschüss. Okay, tschüss. Jetzt ist dran. Wen haben wir denn jetzt dran? Doreen, 26. Ja, hallo, Domian. Hallo. Richtig. Und zwar, ja, also ich mache das halt zum ersten Mal. Das ist nicht schlimm. Ja, ich habe ein Problem. Und zwar Ja, es geht ja hier um Selbstbefriedigung. Ja. Und ich habe das mal ein paar Mal probiert, aber irgendwie komme ich nicht damit klar. Ich habe da irgendwie ein Problem damit. Ich empfinde dabei überhaupt nichts. Vielleicht mache ich da irgendwas falsch, ich weiß es nicht. Also du bist 26 Jahre alt und hast es erst ein paar Mal probiert. Naja, vielleicht ein, zwei Mal ungefähr, aber irgendwie kam ich mir dann auch komisch vor nachher. Also ich habe eine Tochter, die ist erst 5 Jahre alt und habe seitdem keinen Mann mehr gehabt, sagen wir mal so. Und mit den Partnern hatte ich zwar so keine Probleme, wenn ich am Anfang richtig Hals über Kopf verliebt bin, dann geht das zwar, aber ich habe dann, also die schaffen es einem nicht so weit, dass ich halt einen richtigen Orgasmus bekomme. Also hatte ich schon mit dem Partner Probleme gehabt, den richtigen Orgasmus zu bekommen. Wie viel Mal überhaupt, das kann man wahrscheinlich dann in deinem Fall fragen. In deinem Leben hattest du schon mal so einen richtig schönen und erfüllenden, dich erfüllenden Orgasmus? Eigentlich noch nie. Eigentlich noch nie? Nee. Ist das Problem halt. Du sagtest gerade, wenn du, als du das da ein-, zweimal ausprobiert hast, kamst du dir dabei ein bisschen komisch oder ein bisschen blöd vor? Eigentlich nie. Ich war da ganz für mich alleine. Also hab das mal in der Badewanne probiert. Und naja, für einen Moment ging es zwar, aber das tat dann nachher unwahrscheinlich weh. Ich weiß nicht, was ich da vielleicht, ich steige mich dann wahrscheinlich rein und dann... Wahrscheinlich war sehr verkrampft daran gegangen. Ja, genau, und ich weiß es nicht. Bereitet dir das ein schlechtes Gewissen, das zu machen? Naja, ist da vielleicht doch noch sowas im Kopf von früher, von der Erziehung oder von wem auch immer, das tut man nicht? Eigentlich nicht. Also ich wurde bei Zeiten aufgeklärt in dem Sinne und ich weiß nicht, irgendwie habe ich halt da Probleme. Vielleicht liegt es auch dran, dass ich in der letzten Zeit psychisch sehr viel durch bin. Weiß ich nicht, vielleicht liegt es da dran. Oder, also ich finde, das ist eigentlich eine normale Sinn. Frauen findet eigentlich doch was an gewissen Stellen, ne? Also Doreen, ich kann dir natürlich keine sexualtherapeutischen Ratschläge hier geben. Ich glaube allerdings, da bin ich fest von überzeugt, dass es sehr, sehr gut ist, wenn man ausgelassen mit sich selbst Lust haben, Lust empfinden kann. Und wenn man ausgelassen mit sich selbst auch Orgasmen genießen kann. Ich glaube, dass das auch eine ganz große Voraussetzung ist, um mit anderen Menschen richtig ausgelassene Sexualität haben zu können. Ja, das ist bei dir ja auch problematisch. Also würde ich das an deiner Stelle, wenn das im Rahmen der Möglichkeiten steht, schon nochmal langsam versuchen anzugehen, um da näher an dich heranzukommen auch, dass du dich selbst erleben kannst. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, würde ich schon da mal versuchen, einen Fachmann aufzusuchen, damit du da vielleicht Hilfe von außen bekommst, wenn du es alleine nicht in den Griff bekommst. Denn das Ziel sollte ja sein, dass du eine erfüllte Sexualität erleben kannst. Ne? Die habe ich am Halt, ich praktisch. Bitte? Das Kind, ich sage, das habe ich im Halt nicht, weil ich halt durch das Kind konnte ich bisher, also ich versuche zwar mal jemanden kennenzulernen, aber irgendwo steht dann immer im Hintergrund meine Tochter. Und ich will ja ohne gleich mit jedem ersten besten Mann ins Bett, muss schon halt auch. Also wäre der Weg über sich selbst, also über dich selbst, gar nicht mal der schlechteste, ne? Dass du versuchst, wirklich ganz entspannt daran zu gehen. Die Badewanne ist ja nur wirklich kein schlechter Ort dafür. Und es immer wieder zu versuchen, ein bisschen. Und man kriegt das ja für sich selbst dann auch raus, wo man am besten anpackt und wie intensiv und was weiß ich. Das muss man ja alles erproben. Ne? Das fällt ja auch nicht vom Himmel. Na, stimmt, klar. Also leg mal Hand an dich an. Und ja, wenn... Entschuldigung. Ja, das ist aber halt das Problem, dass ich halt... Vielleicht liegt es auch an der Stimmung, dass es halt, aber wie zum Beispiel, wenn ich jetzt im Film sehe oder so, wenn das halt wie so ein Pornofilm, hatte ich auch schon welche gesehen. Ich meine, das erregt mich ja auch unwahrscheinlich, aber dann muss eben halt, wie soll ich das sagen, der Partner, wenn ich, wo ich ihn gehabt hatte, eben halt auch in der Stimmung sein. Und ich hatte eben halt auch. Ja, aber guck mal, das ist doch schon mal ein ganz guter Trick, wenn dich so ein Pornofilm erregt, dann schau ihn dir doch mal für dich ganz für dich alleine an. Und versuche dann auch mit dir so ein bisschen so halt den Spaß zu bekommen. Ne? Das ist doch schon mal der erste Schritt ist ja, dass man sich selbst weiß zu erregen, wie man das macht. Und dann geht's los. Dann geht's rund. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vielleicht mich selbst gar nicht so mag, körpermäßig, weil ich ja auch nicht gerade so eine super Bombenfigur ist, wie es heutzutage nur, was weiß ich, modern ist, schlanke Frauen und ich weiß es nicht, irgendwo. Doreen, ich will dir Mut machen zu dir selbst. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, dann hab den Mut wiederum auch, dich einem Therapeuten vielleicht anzuvertrauen. Denn das scheint ja doch eine sehr komplexe Sache bei dir zu sein. Ja. Was da hängen so viele Dinge dran. Ne? Das stimmt, ja. Toi, toi, toi. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht können Sie mir da einen Rat geben, was der Experten. Ich habe da mit solchen Dingen eigentlich noch gar nichts viel zu tun gehabt. Dann werden wir dich gleich nochmal zurückrufen. Okay. Dann kann unsere Psychologin dir da ein paar handfeste Tipps geben. Okay, okay. Dankeschön, ne? Tschüss. Also dann tschüss. Tschüss. Babsi heißt sie und sie ist 19 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ja. Oh, die Leitung brummt, Babsi. Du musst laut und deutlich sprechen. Okay. Ja. Also, Selbstbefriedigung. Was hast du dazu zu sagen? Also, mein Freund und ich haben ein sehr offenes Gespräch darüber geführt. Ja. Und er hat auch gesagt, dass er sich selber auch macht. Mhm. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich das auch sehr gerne mache. Mhm. Aber halt nur, wenn, ich sag mal, jetzt im Urlaub sind oder so, das muss ich sehen. Mhm. Und dann, wenn wir halt bei uns wiedersehen, das wieder zusammen machen. Also, ja. Als praktisch Ersatz, bevor man halt jemand anders hingeht oder sich ja. irgendwo anders seine Befriedigung holt, dass man sich dann lieber selber machen soll. Das ist euer Arrangement. Unsere Einstellung, also ja. habt ihr euch da auch geeinigt und das funktioniert so auch? Das funktioniert so auch, ja. Liebe Babsi, ich vertiefe das jetzt mal nicht, weil die Leitung ist wirklich sehr seltsam. Ich höre das nur so rumpeln und krumpeln im Hintergrund. Aber okay. du hast das gesagt und das war wichtig. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Danke. Daniel, 19 Jahre. Ja. Das ist schon ein bisschen klarer. Hallo. Ja, und zwar Selbstbefriedigung kriege ich nur, wenn ich mich... Also ich kriege nur einen Orgasmus, wenn ich mich selbst befriedige. Ja. Und ich, zwar bin ich vor einigen Monaten auf den Strich gegangen. Mhm. Und ja... Du bist vor einigen Monaten? Ja, vor zwei Monaten bin ich das letzte Mal auf den Strich gegangen. Und wie lange warst du auf dem Strich? 3 Monate ungefähr. Mhm. Und nach dem Erlebnis habe ich so eigentlich auch schon was mit Männern gehabt, aber eben wie nach dem Erlebnis? Gemacht. Ach so. Privat also. Also du bist schwul? Ja. Ja. Und hattest du denn, bevor du auf den Strich gegangen bist, auch schon... Nee, das ist es ja. Also da lief immer alles normal, weiß ich nicht. Nee, Moment, hattest du da sexuelle Kontakte zu Jungs und zu Männern? Ja, natürlich. Also ich meine jetzt freundschaftlicher Art und so. Ja, ja, also ich habe eine 2-jährige Beziehung hinter mir. Mhm. Das muss ich doch mal fragen, das gehört zwar nicht so ganz genau direkt hier hin, aber wieso kam es dazu, dass du dann 3 Monate auf den Strich gegangen bist? Ach, wenn ich das jetzt erklären muss... Mach's nicht zu lange, aber es gibt ja wahrscheinlich einen Hauptgrund. Nee, das war eigentlich nur just for fun. Wie? Just for fun. Just for fun. War das so viel Fun? Offensichtlich nicht, ne? Es gab Situationen, da hat sehr viel Spaß gemacht und dann gibt es natürlich auch Scheißsituationen, wie überall, glaube ich, irgendwie was ist. So, aber die Folge davon ist, dass du seitdem nicht mehr mit einem Mann richtig schlafen kannst. Eben, ja, das ist jetzt die Folge wohl. Mhm. Also wenn ich mich selbst befriedige, das ist total wunderschön und ich kann mir da super Fantasien dabei machen und... Klappt auch alles super. Manchmal mache ich das auch zögerlich das so lange raus, bis zu einer Stunde, kann man sagen, was so ein schönes Gefühl ist. Aber weiß nicht, mit Männern klappt das jetzt nicht mehr. Ich hatte jetzt 3-4 Versuche gestartet gehabt, so nachdem ich auf den Strich gegangen bin. Hast du dich denn seit dieser Zeit, seitdem du aus der Szene wieder raus bist, in einen Jungen wirklich und richtig verliebt? Nachdem ich da raus ja? bin? Ja. Nein. Das nicht? Nö. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Ja, aber ich bin auch nicht so in der schwulen Szene, so ich gehe in keine Schwulendiskothek und sowas, deshalb wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ich hatte jetzt schon mit mehreren Jungs oder Männern, was weiß ich, Sex und es hat einfach nicht geklappt, weiß nicht, ich habe voll den Durchhänger gehabt. Also offensichtlich ist da doch irgendwas zurückgeblieben von den Erlebnissen, negativer Art, die du da gehabt hast. Ja, und ich habe mir auch schon mal vorgestellt, was das wohl sein könnte. Ich weiß nicht, ob das dann daran, ich denke mir dann, oder ich habe mir dann bei den Malen, wo ich mit den Jungs dann geschlafen oder mit den Männern, habe ich mir wohl gedacht, dass ich irgendwie so, dass ich dann eine Leistung bringen muss und dass ich mir dadurch zu viel Stress gemacht habe. Kann ich mir so kann vorstellen, sein, ja. weiß kann ich sein. Nicht. Und deswegen fragte ich gerade mit der, ob du verliebt warst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in einer Liebesbeziehung diese Sache sich zum Positiven wieder wendet bei dir. Dass man mit, dass du in dem Fall, wenn du einen Jungen wirklich lieb hast und der dich auch, dass du mit ihm darüber reden kannst und dass man das so ganz allmählich angehen kann und das Problem sich irgendwann auflöst. Ja, aber ich suche mir jetzt nicht gerade einen Freund und direkt und rede mit denen und will dann Sex haben. Also ich wollte ja nur Sex haben, ich will ja keinen Freund haben jetzt im Moment. Naja, aber genau auf der Ebene scheint es ja nicht zu funktionieren, eben nur Sex. Ne? Vielleicht ist das Problem nur zu lösen in der Kombination mit Liebe. Ja, aber ich war 2 Jahre lang in der Beziehung und ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie noch eine Beziehung nochmal aufzubauen und irgendwie mal die ganze Geschichte groß und breit zu treten. Ich will dir mal sagen, mit 19 Jahren, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr auf Beziehung, finde ich das aber sehr traurig. Jetzt im Moment habe ich keinen Bock auf Beziehung. Aber die Sehnsucht ist schon da. Ja, natürlich, ich bin aber nicht auf der Suche. Ich lasse mich mal überraschen, was da so zukommt. Ja. Wie gesagt, ich gehe nirgendwo hin, wo ich welche treffen könnte, sag ich mal. Ich habe einen Freundeskreis, sag ich mal, die stehen auf Hausmusik, da gehe ich da mit und habe meinen Spaß. Und du ist die ganze Sache mit dem Strich ja auch noch relativ nah an dir dran. Das ist ja alles noch nicht so sehr lange her. Nö. Ne? Vielleicht löst sich das ja auch jetzt im Laufe der Zeit auf, kann man ja hoffen. Ich hoffe es stark. Und durch entsprechende Versuche, dass es vielleicht dann doch geknackt wird, das Problem. Ja, das Blöde ist ja, wenn ich so, wenn auf der Straße sehe, die hören mich total an oder so. Und, aber ich, die Männer, die ich im Bett hatte, sag ich mal, nach dem Strich, die haben mich auch total angetönt. Aber ich weiß nicht, warum der Durchhänger kam, weil wenn ich mich selbst befriedige, dann ist das total geil. Dann stelle ich mir die Männer, die ich gesehen habe oder, sag ich mal, die ich auch schon kenne oder so oder mal kennengelernt habe, mit dem stelle ich mir das dann vor, was der macht und sowas. Und also, hoffen wir, dass sich das vielleicht von alleine entknotet, dieses Problem. Ja. Oder über einen tollen Mann, der dir da vielleicht auch ein bisschen bei hilft. Das wäre natürlich ganz toll. Ja, auf den tollen Mann kann man ja immer lange warten. Ach, manchmal geht das auch ganz schnell. Ich hoffe es. Viel Glück. Ich habe noch eine Frage. Daniel, ja. Kann ich noch jemanden grüßen, der mir selber eine schwere Zeit hingeholfen hat? Na, mach mal. Dann grüße ich sehr die Sandra. Ich grüße sie. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Tschüss, Daniel. Tschüss. Jetzt ist Kerstin dran und die ist 20. Ja, hallo Domian. Hi. Ja, pass auf. Und zwar ist es Folgendes. Ich wohne mit meinem Freund zusammen in der Wohnung. Ja. Und der Bruder von dem, der ist 13, der war letztens hier zu Besuch. Und also ich habe halt morgens noch geschlafen, mein Freund ist aufgestanden, der Bruder von ihm hat wohl auch noch angeblich anscheinend geschlafen. Mein Freund ist ins Bad gegangen und kam zurück und hat halt dann seinen Bruder beim Onanieren erwischt. Und zwar in der Küche über der Spüle. Oh. Ja. Und, sehr lustig. Ja, und der hat halt unheimlich angefangen zu heulen und meinte, also es wäre jetzt ganz schlimm. Und wir haben dann probiert halt irgendwo klar zu machen, dass es nichts Schlimmes ist und dass es ganz normal ist und dass er sich jetzt nicht zu schämen braucht. Aber es hätte ja nicht über der Spüle gerade sein müssen. Ja gut, ich meine, ich weiß auch nicht, aber ich meine, ich kann jetzt nicht dafür anmotzen. Ich meine, hat er wenigstens sauber gemacht hinterher? Ja, hat er auch. Nee, aber ich meine, ich habe da nicht so das Problem mit. Nur sein Problem ist halt jetzt jedes Mal halt, wenn es irgendwie um Sex geht oder so, wenn er halt dabei ist, kriegt er eine knatschrote Birne, schämt sich jetzt halt unheimlich und denkt halt, wir würden jetzt seinen Eltern weiß Gott was erzählen und so. Aber ich meine dabei... Also ihr habt ihm vermittelt, dass ihr das gar nicht so schlimm findet? Ja. Du auch, ne? Hast du ihm auch so gesagt? Ja, ja. Mhm. Und habt ihr denn auch gesagt, dass Mama und Papa davon nichts erfahren werden? Ja, also ich weiß halt ziemlich viel von ihm, weil er mir eigentlich so auch alles erzählt. Und ich sag mal, wir haben noch nie irgendwas seinen Eltern davon erzählt. Also das weiß er, aber ich weiß auch nicht. Also hat er irgendwie ein ganz großes Problem mit. Also jedes Mal, wenn es irgendwie um Sex geht oder irgendwie auch nur andeutungsweise so ein Wort fällt, dann kriegt er halt jetzt einen pudelroten Kopf und verdrückt sich möglichst schnell. Und also ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen klar machen soll, dass also weder einer von uns was sagt, noch dass das einer anormal findet. Ja. Also. Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass das, oder könnte es auch sein, dass er letztendlich euch das nicht glaubt, dass ihr da den Mund haltet. Kann das sein? Ja, ich denke eigentlich nicht, weil, also, ich sag mal, ich weiß ziemlich viel von ihm, was... Er muss da durch. Ja. Der hat jetzt noch ein paar Monate oder ein Jahr, hat einen roten Kopf, wenn es ums Thema Sex geht und dann ist es irgendwann auch gut. Mhm. Hat er euch das denn erklärt, was ihn nun gerade zu der Morgenstunde an die Küchenspüle getrieben hat? Nee, also das hat er uns nicht erklärt. Also ich habe aber auch nicht weiter nachgefragt und mein Freund auch nicht, weil ich denke, es wäre ihm dann noch was peinlicher gewesen, wenn wir dann auch noch gefragt hätten, ja, warum und weshalb und... Ich glaube auch, dass ihr das Richtige getan habt und mehr könnt ihr gar nicht mehr tun. Ihr habt gesagt, es ist okay und ihr habt gesagt, wir sagen es nicht weiter, basta. Das andere muss er jetzt für sich da verkraften, ne? Und er wird es schon überleben. Ja. Aber ihr beide seid ja recht locker, ne? Höre ich. Ja, doch, eigentlich schon. Ja? Auch kurz noch dich gefragt, was eure Paarsituation angeht. Mhm. Billigst du das deinem Freund zu, dass er das auch ab und zu mal macht? Ja, habe ich kein Problem mit. Und ist es schlimm, wenn er dann auch an andere Frauen denkt? Nö, also ich denke auch an andere Männer. Du denkst auch an andere Männer? Insofern würde ich ihm da keinen Vorwurf draus machen. Wie kommt das vor, dass du zum Beispiel onanierst, obwohl ihr zusammen wohnt in einer Wohnung? Ja. Wie oft in der Woche? Ist unterschiedlich, kann ich jetzt nicht sagen. Aber also, es ist dann meistens so, wenn er dann nicht da ist. Ja, genau. Ja. Richtig. Kerstin. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Schönen Gruß an den Kleinen, ne? Ja, mach ich. Und sag ihm, er soll sich den nächsten anderen Ort als die Spüle aussuchen. Ja, werde ich tun. Alles tschüss. Ja, ciao. So, ihr Lieben. Das war's für heute Nacht zum Thema Onanie und Selbstbefriedigung. In der Technik war Leo Scholten. Und morgen sind wir wieder da. Punkt 1 im Radio und im Fernsehen mit einer offenen Talkradiosendung zu allen euren Themen. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.